Alexis Tsipras hat gestern mit der Vertrauensabstimmung im Parlament auch Zeit gewonnen. Im Kampf gegen seine schlechten Umfragewerte braucht er die auch. Er will beispielsweise über ein Gesetz zur Erhöhung des Mindestlohns abstimmen lassen in den nächsten Wochen und sich damit als Regierungschef präsentieren, der die Sorgen seiner Bürger ernst nimmt und trotz weiterem Spardruck mutig genug ist, die zu entlasten, die in der Gesellschaft ganz unten angekommen sind. Heute in Athen machten viele möglichen Szenarien für die kommenden Tage die Runde, denn es gilt für die griechische Regierung jetzt die Abstimmung über den Namenskompromiss mit Mazedonien genauso erfolgreich durchs Parlament zu bringen. Ruhe verbreiten hieß deshalb heute die Tagesparole, zum Beispiel beim Parlamentspräsidenten, der im Gespräch mit Journalisten mal offen, mal etwas gebremster über die Arbeit der Ausschüsse sprach, die jetzt die Gesetzesvorlage aus Skopje noch ein wenig feinschleifen und für die Abstimmung im Parlament vorbereiten sollen.